SWR aktuell. Kontext. Wenn Bundespräsident Steinmeier heute Abend nach China abfliegt, dann reist er in das Land, das vielleicht am konsequentesten die Digitalisierung vorantreibt. Die Regierung in Peking hat allen Industriezweigen eine Radikalkur verordnet. Kein Zufall also, dass Steinmeier in Guangzhou eine Robotikfabrik besucht und an einer Gesprächsrunde teilnimmt mit dem Titel Wirtschaftliche Entwicklung durch Digitalisierung. Die chinesische Regierung testet auch aus, wie sie die Fortschritte der Digitalisierung auf ihre Gesellschaft anwenden kann. Zum Beispiel für die innere Sicherheit oder noch beeindruckender, wenn sie sogenannte Sozialpunkte für das digitale, überwachte Wohlverhalten seiner Bürger vergibt. China, der digitalisierte große Bruder. Ein SWR Aktuell Kontext von Alexander Dorloff. Egal, ob der Verbrecher eine Maske trägt, sein Gesicht von der Kamera wegdreht oder wie er gekleidet ist. Die Software des Pekinger Unternehmens Wetrix ordnet Personen per Gangerkennung zu. Genauer und effizienter als Gesichtserkennung kann das System Personen auf Distanzen bis zu 50 Meter identifizieren. Wetrix ist eines der wichtigsten Unternehmen in der chinesischen Startup-Szene der künstlichen Intelligenz, kurz KI. Gründer ist der 35-jährige Huang Yongzhen. Soweit ich weiß, gibt es weltweit etwa 20 Teams, die im Bereich der Gangerkennung forschen. Aber bislang hat es noch niemand wirklich kommerzialisiert und in die breite Anwendung gebracht. Aber Wetrix ist dabei. In Peking, Shanghai und in der Provinz Xinjiang wird die Software bereits ausprobiert. Wenige Schritte vor der Kamera genügen und das System hat eine Person erfasst. Es analysiert alle Merkmale des Körpers, misst Abstände, analysiert Bewegungsabläufe. Es wird bereits im Sicherheitsbereich angewendet, vor allem von der Polizei bei der strafrechtlichen Ermittlung. Auch im Haushalt, im sogenannten Smart Home. Ein Gangerkennungssystem kann Familienmitglieder oder Unbekannte erkennen. Auch in der Medizin findet es Anwendung. Das System kann einschätzen, wie groß das Risiko für ältere Menschen ist, hinzufallen oder ob es Probleme mit Knochen oder den Nerven gibt. Die Regierung in Peking treibt die Forschung zur künstlichen Intelligenz massiv voran, ebenso wie die praktische Anwendung. Chinas Provinzen stehen geradezu im Wettstreit, wer am meisten in die Zukunft investiert. Li Kaifu war Google-Chef in China. Er hat gerade ein Buch über die künstliche Intelligenz veröffentlicht. Über die beiden KI-Supermächte China und die USA. Fazit: Auch wenn die USA in der Forschung noch den Ton angeben, China habe sich längst zum wichtigsten Standort für die Produktentwicklung gemausert. We're now in the era of implementation. Wir sind im Zeitalter der Anwendung. Was jetzt wirklich zählt, ist Ausführung, Produktqualität, Geschwindigkeit und Daten. Und da kommt China ins Spiel, mit dem Resultat, dass chinesische Unternehmen die Führung übernommen haben. Die wertvollsten Unternehmen für computerunterstütztes Sehen, Spracherkennung, elektronische Sprachsynthese, Maschinenübersetzung und Drohnen sind alles chinesische Unternehmen. Machine Translation and Drones are all Chinese companies. China-Staats- und Parteichef Xi Jinping hat im Sommer 2017 den großen Sprung in die künstliche Intelligenz angeordnet. Und weil es kaum ernsthaften Datenschutz in China gibt, ist die Sammlung und Auswertung von Daten deutlich unkomplizierter als in westlichen Ländern. Chinesische Unternehmen können mit einer riesigen Menge von Daten arbeiten. Die wiederum sind der Raketentreibstoff für die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz. Skepsis vor den neuen Technologien sei unangebracht, sagt Wetrix-Gründer Huang Yongzhen. Bevor wir diese Technologien hatten, haben wir auf menschliche Fähigkeiten vertraut, um die gleichen Dinge zu tun. Mit der KI-Technologie wird es nun deutlich effizienter. Es geht also nicht darum, ob die künstliche Intelligenz Dinge macht, vor denen wir Angst haben, sondern es geht darum, ob die politischen Absichten der Regierung gut sind. Wenn man dieses Problem lösen will, liegt der Schlüssel nicht bei Unternehmen wie uns. Rund, modern und gigantisch. Wie ein gestrandetes Raumschiff steht es da, das gläserne Bürgeramt der ostchinesischen Stadt Rongcheng. Zhang Dian ist an diesem Morgen gekommen, um seinen Sozialkredit-Punktestand zu erfragen. Der 42-Jährige füllt die Formulare aus und überreicht sie der Mitarbeiterin vom städtischen Amt für Sozialkreditmanagement. Ja. Ich arbeite für eine öffentliche Behörde, für das Forstamt. Ich bin hier, weil ich eine Beurteilung für eine Beförderung brauche. Und dafür wiederum muss ich meinen Sozialkreditkontostand einholen. Wenn der nicht hoch genug ist, werde ich auch nicht befördert. Aber ich mache mir da keine Sorgen. Ich achte auf mein Benehmen und mein Handeln. Ich sollte keine großen Abzüge haben. Bereits im Jahr 2014 hat die chinesische Küstenstadt Rongcheng damit begonnen, ein Sozialkreditsystem einzuführen. Die Idee dahinter ist radikal und einfach. Der Staat sammelt so viele Daten wie möglich, trägt sie zusammen und wertet sie aus. Jeder Bürger bekommt ein Punktekonto und auf dieser Grundlage kann der Staat dann bestrafen oder auch belohnen. Zhang Jian vom Forstamt weiß, worauf er im Alltag zu achten hat. Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, geht's runter mit dem Kontostand. Die öffentlichen Ämter sind alle verbunden. Wenn man sich in der Öffentlichkeit daneben benimmt, zum Beispiel in eine Schlägerei verwickelt ist, kommt man sofort auf die schwarze Liste. Auch meine Arbeit im Forstamt fließt in das Sozialkreditsystem ein. Wenn die Bürger mit unserem Service nicht zufrieden sind, können sie sich beschweren. Das hat dann Auswirkungen auf meinen Punktestand. Die rund 670.000 Einwohner in Rongcheng müssen ihren Sozialkreditpunktestand regelmäßig vorweisen. Für eine mögliche Beförderung beim Arbeitgeber, für die Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Chinas, für die Beantragung eines Kredits bei der Bank. Nichts geht mehr ohne gute Bewertung. An Lin ist Sachbearbeiterin im Amt für Sozialkreditmanagement. Bevor sie Zhang vom Forstamt das Blatt mit seinem Kontostand aushändigt, erklärt sie das Punktesystem. Der Punktestand ist anfangs für alle gleich, nämlich genau 1000. Die höchste Bewertung ist AAA. Dazu braucht man einen Stand von mindestens 1050 Punkten, also 50 mehr als die ursprünglichen 1000. Dann geht es nach unten weiter mit AA und dann A und so weiter. Die schlechteste Bewertung ist D. Da liegt man bei unter 599 Punkten. Frau An reicht den Zettel über den Tresen und der 42-jährige Zhang Jiang atmet auf. Für ihn bleibt dieser Morgen im chinesischen Küstenort Rongcheng ein guter Morgen. Sein Sozialkredit 1015 Punkte. Das bedeutet eine Bewertung von A+. Er zeigt auf sein Ergebnis und strahlt. Hier, sehen Sie mal, dort habe ich ein paar Abzüge. 5 insgesamt. Einmal, weil ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, aber hier, meine Leistung bei der Arbeit, dafür habe ich gleich 20 Pluspunkte gesammelt. Hätte ich ein B bekommen, würde es nichts werden mit der Beförderung. Beamte im öffentlichen Dienst wie ich brauchen mindestens ein A. Die Datenmenge, die der Staat über seine Bürger zusammenträgt, ist riesig. Um diese Daten zu sammeln, auszuwerten und zur Verfügung zu stellen, hat das chinesische Unternehmen KingDi eine Softwareplattform entwickelt. KingDi hat seinen Sitz in der Stadt Xuzhou auf halber Strecke zwischen Peking und Shanghai. Die Stadt hat rund 4 Millionen Einwohner, es gibt renommierte Hochschulen und viel digitale Industrie. In einem gläsernen Hochhaus sitzt der Software-Riese KingDi. Experten und Softwareentwickler der Firma KingDi haben das Sozialkreditsystem der Stadt Rongcheng technisch erst möglich gemacht. Zhang Chengwei ist Vize-Geschäftsführer und IT-Spezialist. In einem Konferenzraum mit bodentiefen Fenstern sitzt er vor seinem Laptop. Er präsentiert stolz das eigene Produkt auf der Großleinwand. Die zentrale Funktion dieser Plattform ist das Sammeln aller Daten der öffentlichen Verwaltungen und Institutionen. Wir managen die Daten und werten sie aus. Die Regierung kann sie dann nutzen. Alle Ebenen der Regierung sollen irgendwann Teil davon sein. Für diese Plattform liefern mehr als 50 Regierungsstellen ihre Daten. Die angeschlossenen Behörden senden über die Plattform Informationen über ihre Bürger. Familienstand, Strafregister, Verkehrsdelikte, Kredithistorie, Informationen der Finanzbehörden und der Sozialkassen oder auch Informationen aus Mobilfunkverträgen bei den staatlichen Telekommunikationsunternehmen. Das Softwareunternehmen KingD wertet die Daten dann systematisch aus. Und je nachdem, wo sich der einzelne Bürger auf der Bewertungsskala befindet, hat das Auswirkungen auf Alltagsleben und gesellschaftliche Teilhabe, erklärt IT-Spezialist Zhang Chengwei. Diejenigen mit der Bewertung A stehen auf der roten Liste, die anderen auf der schwarzen Liste. Die aus der roten Liste werden bevorzugt behandelt, zum Beispiel bei Zulassungen für Schulen, bei sozialen Leistungen und auch bei Versicherungen. Die aus der C-Gruppe werden täglich kontrolliert. Sie bekommen schriftliche Hinweise über bestimmte Einschränkungen. Das kann zum Beispiel die Kürzung von sozialen Hilfen sein. Die unterste Klasse ist D. Diese Leute dürfen keine Führungspositionen mehr besetzen, bekommen Leistungen gestrichen und haben keine Kreditwürdigkeit mehr. Die ersten Richtlinien der chinesischen Regierung für ein solches Sozialkreditsystem gibt es seit 2014. Darin steht, bis zum Jahr 2020 soll im ganzen Land ein möglichst umfassendes, miteinander verzahntes System aufgebaut werden. Einer der wichtigsten Theoretiker und Vordenker des chinesischen Sozialkreditsystems ist Zhang Zheng. Er ist Wirtschaftsprofessor an der renommierten Peking-Universität. Der Campus einer der besten Hochschulen im Land liegt im Nordwesten der chinesischen Hauptstadt. Ökonom Zhang leitet hier die Forschungsstelle für Chinas Sozialkreditsystem und berät die chinesische Regierung. Es ist ein System für beide, für die Unternehmen und für die einzelnen Bürger. Nur ein Beispiel. Wenn ein junger Mensch heiraten möchte und die Eltern sich über den ausgesuchten Partner unklar sind, können sie dessen Punktestand im Sozialkreditsystem erfragen. Es gibt Heiratsvermittlungen, die das bereits nutzen. Welche Informationen über die Bürger gesammelt werden dürfen, das muss die Politik entscheiden. Ob es zum Beispiel erfasst werden soll, ob man regelmäßig mit seinem Hund spazieren geht oder seine Eltern besucht. Dazu gibt es bislang keine Vorgaben. Es kommt auf die Bedürfnisse der jeweiligen Städte und Bezirke an. Ein zentrales Bedürfnis haben aber alle gemeinsam. Die Moral in der Gesellschaft soll sich mit dem Sozialkreditsystem verbessern. Ob die Alltagsmoral der einzelnen Bürger oder die Geschäftsmoral der Unternehmen. Das System soll dafür sorgen, dass Regeln eingehalten werden. Es soll Vertrauen schaffen, indem es überwacht und kontrolliert. Ein Werkzeug auf dem Weg zur besseren Gesellschaft, sagt Wirtschaftsprofessor Zhang. Er ist auch Parteisekretär seiner Fakultät und hat das Pilotprojekt in der Stadt Rongcheng mit begleitet. Für ihn ein erfolgreiches Vorzeigeprojekt. Die Stadt Rongcheng hat sehr viel ausprobiert, vieles mit Erfolg. In Rongcheng lassen die Autofahrer den Fußgängern beim Zebrastreifen den Vortritt, weil das mit Punkten belohnt wird, auch wenn man es verkehrsrechtlich nicht müsste. In Rongcheng herrscht eine hervorragende Ordnung. Die Bewohner, das medizinische und wirtschaftliche Umfeld, alles sehr gut. Wir ziehen daraus den Schluss, dass das Sozialkreditsystem gut für die Atmosphäre in Wirtschaft und Gesellschaft ist. Überwachung und Kategorisierung der Bürger funktionieren mit Hilfe von Big Data. Die Spuren jedes Einzelnen, ob im Internet, in den Computern der öffentlichen Ämter und Behörden oder den Datenbanken der Privatunternehmen, sollen perspektivisch zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden. David Bandurski ist Medienwissenschaftler an der Universität von Hongkong und forscht unter anderem zu den Themen Medien, Zensur und Propaganda in China. Das Sozialkreditsystem ist für ihn ein weiterer Schritt der digitalen Kontrolle in einem autoritären Staat. Big Data, I think for China has this big promise of being able to really watch and control the population. Für China bedeutet Big Data das große Versprechen, die eigene Bevölkerung zu beobachten und zu kontrollieren. Bei der Idee des Sozialkreditsystems geht es darum, Big Data nutzbar zu machen, auch um bestimmte Probleme oder soziale Unzufriedenheiten im Vorfeld zu erkennen und darauf vorbereitet zu sein. Die Bekämpfung der Kriminalität ist auch ein Teil davon, aber es geht um viel, viel mehr. And of course, fighting crime and all that is a part of that, but it's really much, much bigger. Nämlich um den Versuch, den moralisch einwandfreien Menschen zu schaffen. Was allerdings moralisch gut und moralisch verwerflich ist, das bestimmt dabei einzig und allein die Kommunistische Partei Chinas. Unter den dutzenden Pilotprojekten, die es derzeit in China gibt, ist auch die 26-Millionen-Stadt Shanghai dabei. Ehrliches Shanghai heißt dort eine App der Stadtregierung, die das Verhalten der Menschen systematisch erfassen und bewerten soll. Seit November 2016 können sich die Shanghaier Bürger mit der Nummer ihres Ausweises über die App registrieren. Shi Ying ist Bürokauffrau aus Shanghai und 31 Jahre alt. Auch sie hat sich von der App bereits bewerten lassen. So your personal credit report. Dein persönlicher Kreditreport besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, so heißt es hier in der App. Es wird überprüft, ob man Geld pünktlich zurückzahlt, das man sich geliehen hat, ob man sich an die Verträge hält, die man abgeschlossen hat und ob man die herrschenden Gesetze und Regeln befolgt. Das sind die drei zentralen Bestandteile, die für das Endergebnis verantwortlich sind. Bei der Registrierung für die App Ehrliche Shanghai scannt die Smartphone-Kamera das Gesicht der betreffenden Person. Danach dauert es rund 24 Stunden, dann kommt das Ergebnis. Fast 100 Behörden liefern Daten zu, die alle bei der Shanghaier Kommission für Wirtschaft und Information zusammenlaufen. Das Resultat für Shi Ying ist gut, aber nicht perfekt. My score, I'm doing pretty good. There altogether five levels of credit. Mein Ergebnis ist ganz gut. Es gibt ein fünfstufiges Bewertungssystem und ich habe die zweitbeste Kategorie erreicht. Nicht die beste, aber es ist okay. Ich habe die Schulden auf meiner Kreditkarte pünktlich bezahlt. Ich halte mich an die Verkehrsregeln. Ich habe keine offenen Rechnungen. Deshalb bin ich ganz gut dabei. Aber die beste Stufe habe ich nicht erreicht. Ich weiß nicht warum. But yeah, but I'm not still not the best. I don't know why. Für Menschen in Shanghai wie Shi Ying ist es schwer nachzuvollziehen, wie und mit welchen Informationen genau die App Ehrliche Shanghai zu ihrem Ergebnis kommt. Ein guter Punktestand im Ehrlichkeitsranking von Shanghai hat dann auch positive Auswirkungen. Shi Ying bekommt mit ihrer zweitbesten Bewertungskategorie den Ausweis für die städtischen Bibliotheken kostenlos, ohne die obligatorische Kaution zu zahlen. There is a machine there. It's all automatic. You just go there. Es gibt einen Automaten in der Bibliothek. Man geht einfach hin und beantragt den Bibliotheksausweis über die App Ehrliches Shanghai. Die App scannt dann meinen Personalausweis und gibt mir gleich die Info, dass ich einen guten Sozialkreditkontostand habe und ich deshalb nichts für meinen Bibliotheksausweis bezahlen muss. Den bekomme ich dann sofort und ich kann meine Bücher holen. And I get my library card and I get my books. China, der digitalisierte große Bruder. Ein SWR Aktuell Kontext war das von Alexander Dorloff.